Geld auf der Bank und den Luxus, der klebt an dem Haus wie Gestank. Denn das alles ist doch einfach nur Scheiß. Weil die Menschen rundum sind so fein wie nur was. Unser Eins ist so dumm, wir sind nur eine Farce. Musst du Stop sein und schon hast du Dada. Fragt und man fragt mich bestimmt, ob die Leute beknackt, krank und unheilbar sind, ist die Antwort: Ja, das muss wohl so sein. Man bewahrt ja den Schein. Jedes Haus wird Nacht für Nacht zum Mittelpunkt des Fests gemacht und heute feiert Delmas Tochter Lisa. Irgendwas zu feiern gibt's ja immer, hab ich recht. Und heute schnappt die Falle zu für Jackals Braut. Studentes Peru ist ein guter, erzählt zu der Creme de la Creme. Was auch immer das heißt, dass er plötzlich ist, kann jeder sehen. Geh durch London Straßen und du triffst die hohen Nasen, die sich halten für die Säulen der Society. Ein Vorbild ihrer Autarkie, Theologie. Doch wissen Sie denn nichts von Ihrer Blasphemie? Die Damen und Herren, die du hier siehst, sie tragen so ganz nebenbei ein Engelsgesicht. Doch diese Narbe sticht. Heuchelei! Wenn du dich überlebst, muss es dir voller sein. Wenn du Dreck an dich klebst, wird zum heiligen Schein kein Problem. Ha! Dieser Schein wäscht dich reich wird mit Kohle herum. Mach den Schulden nicht reich, ist das leider sehr dumm. Doch das Spiel hier nennt sich Leben im Schein.